Oh ja, Herr, wir geben dir heute alle Ehre und alle Herrlichkeit und alle Macht und allen Reichtum und alle Stärke. Alle Ehre, Herr, alle Ehre dir, alle Ehre dir, alle Ehre dem König, alle Ehre dem König, alle Ehre dem König, alle Ehre dem König, alle Ehre dem König der Könige und dem Herrn der Herren, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. In alle Ewigkeit, in alle Ewigkeit. Herrlich bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Stark bist du, Herr. Größer bist du, Herr. Zu alles andere. Wir geben dir die Ehre. Oh, sag mir, ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Dir alle Ehre, alle Ehre, alle Ehre, alle Ehre, alle Ehre, alle Ehre, allen Lobpreis, allen Lobpreis, alle Herrlichkeit, alle Stärke, allen Reichtum, alle Macht unserem Gott, alle Macht unserem Gott, alle Macht unserem Gott, der einzige Gott ist, der wahre Gott ist, der einzige ist, der auf dem Thron sitzt. Oh. Halleluja. Danke, Herr, für deine Erweckungskraft, die heute Abend da ist. Halleluja, danke, Herr, dass du jeden Einzelnen hier erweckst. Aus dem Schlaf erwächst. Halleluja. Danke, wir haben lang genug geschlafen. Halleluja, der Wecker hat geklingelt. Hast du ihn gehört? Es ist Zeit aufzustehen und zu leuchten. Gott sagt dir, leuchte, es ist Zeit aufzustehen. Zu leuchten. Zu leuchten. Sag mal, ich leuchte, Herr, mit deinem Licht. Und wir erleuchten diese Welt mit dem Licht von seiner Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Mach dir das neu bewusst. Das Licht Gottes ist in uns. Und es strahlt aus uns heraus. Strahlt aus uns heraus. Es strahlt aus uns heraus. Danke, Heiliger Geist. Oh, für deinen frischen Wind. Deinen frischen Wind. Deinen frischen Wind. Deinen frischen Wind. Oh ja, nimm ihn auf. Diesen frischen Wind. Diesen frischen Wind. Diesen frischen Wind. Diesen frischen Wind. Diesen frischen Wind. Der bläst alles andere weg. Der bläst jeden Staub weg. Der bläst alles Religiöse weg, alles Eingeschlafene. Jeden Schlaf bläst er aus deinen Augen. danke, Herr. Oh, wir sind bestimmt zu leben. Und deine gute Nachricht zu verkünden. Halleluja, zu strahlen. Er sagt, steh auf und leuchte. Denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Halleluja, dein Licht ist gekommen. Das Licht ist da, das Licht ist da. Danke, Herr, dass dein Licht da ist. Das Licht in uns ist nicht erlöscht, ja, erlöschen kann, sondern es ist immer stärker brennt. Brennt in uns, brennt in uns, brennt, brennt, brennt, brennt in uns, brennt. Danke, Herr, für dein Brennen. Du brennst in uns, es ist Feuer in uns. Es ist Feuer. Herr, du hast gesagt, wie wollte ich, dass es schon brennte. Und du hast den Heiligen Geist geschickt. Und jetzt brennen wir mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und es ist nicht auszustellen und zu stoppen. Und nicht zu löschen. Wir sind entschieden, wir lassen dieses Feuer nicht löschen durch irgendetwas. Sondern wir brennen lichterloh. Sag mal, ich brenne lichterloh. Ich brenne lichterloh. Ich brenne lichterloh. Ich brenne lichterloh. Ich brenne lichterloh. Ich brenne lichterloh. Ich bin hier, um zu brennen. Zu brennen. Nicht ein armseliges, miserables Leben zu führen, sondern zu brennen. deiner Liebe. Wir brennen mit deiner Liebe. Wir brennen. Oh, danke, Herr, dass du jeden neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, neu anzündest, oh, Shaka da da da. Kolabara Shaba Sinda la la la. Weißt du, mit diesem Feuer holen wir auch im Gebet, ja, wir holen die Leute, die quasi fast schon in der Hölle sind, ja, und hier auf diesem Erde noch leben, wir holen sie raus, raus, raus, raus, raus. Mit dem Feuer, das in uns brennt, mit dem Feuer, das in uns brennt. Herr, wir beten heute Abend, Vater, für jeden Menschen in diesem Land und auf diesem Kontinent, Herr. Fall mit deinem Feuer auf jeden Einzelnen, auf die ganze Welt, Vater, auf jeden Menschen. Und zieh sie aus der Hölle, die sie hier erleben, Herr, zieh sie raus. Und zünde sie an mit deinem Feuer, zünde sie an mit heiligem Feuer, mit heiliger Leidenschaft, mit heiliger Leidenschaft, mit heiliger Leidenschaft für dich, für dich, Herr. Oh, danke für heilige Leidenschaft. Oh, streck dich mal aus, das heilige Leidenschaft für den König, für den König, für den König, für den König. Oh, Halleluja, und alles, was ihm auf dem Herzen brennt, es brennt auch auf unserem Herzen. Danke, Herr, für heilige Leidenschaft. Heilige Leidenschaft. Heilige Leidenschaft. Oh, danke, wir streifen alles ab. Oh, streif mal alles ab, alles ab, alles komische Zeug, was sich versucht hat, an dich zu heften. Oh, was irgendwas vorgemacht hat, dass alles nicht geht und das nicht geht und das nicht geht. Und ich sage dir, das Feuer kommt und das nimmt das alles weg. Das nimmt das alles weg. Das alle nimmt das alles weg. Das nimmt das alles weg. Und wir sind frei, frei, frei, wenn wir brennen, frei, frei, frei, frei, frei, frei im Feuer, frei im Feuer. In der Suppe sind wir nicht frei, in der trüben Suppe, da sind wir nicht frei, aber im Feuer sind wir frei, im Feuer sind wir frei, im Feuer sind wir frei. Danke, Jesus, wenn Ort des Feuers hier. Und für viele Feuer. Überall Feuer. Häuser des Feuers. Deines Herrlichkeitsfeuers. Überall. Diesem Land und überall auf diesem Kontinent. Danke, Jesus. Feuer. Feuer, Feuer. Wir beten heute Abend, dass überall Feuer angezündet wird. Vater, in unserer Nachbarschaft. In unseren Orten. In unseren Städten. In unseren Regionen. Herr, überall. Feuer werden angezündet. Feuer. Feuer. löschen sind. Feuer, die nicht zu löschen sind. Feuer, die nicht zu löschen sind. Danke, Herr. Oh, Shaka da da da da da. Oh, Shaka da da da da bara shaba da ba ba ba ba. Oh, Shaka da da da bara jama sando la bara jama sando. Oh, Shaka da da da bara ba ba shendo bara diala shendo bara. Und ich bitte, Gott sagt, er sagt zu manchen, wie lange lässt du dir das eigentlich noch gefallen? Wie lange lässt du dir das eigentlich noch von der anderen Seite gefallen? Und es ist die Zeit, dass du heute Abend gesetzt genug sagst, genug ist genug. Bist du bereit? Genug ist genug. Genug ist genug. Genug ist genug. Was sagen wir heute? Genug ist genug. Wir lassen es uns nicht mehr gefallen. Lass es nicht mehr gefallen. Schluss damit. Wir brennen. Der Herr brennt in uns. Der Herr brennt in uns. Der Herr brennt in uns. Er brennt alles andere weg. Er brennt alles andere weg. Und der Feind flieht. Der kann es nicht ertragen. Diese Hitze kann er nicht ertragen. Diese Hitze kann er nicht ertragen. Eine warme Suppe kann er noch ertragen. Aber oder lauwarm. Lauwarme Suppe. Aber Feuer kann er nicht ertragen. Das heiße Feuer deiner Leidenschaft. Oh, danke, Herr. Oh, Jesus, danke für deine Leidenschaft in uns. Herr, du bist leidenschaftlich in uns. Und hast uns ein leidenschaftliches Herz gegeben. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Leidenschaft, für dein Volk, für deine Leidenschaft, das neu deine Leidenschaft, Herr, wirklich dein Volk wieder anzündet, jeden Einzelnen, Herr, wir rufen es heute aus, dass jeder neu von deiner Leidenschaft angezündet wird, heute Abend neu, und alles Frust geht weg und alles Komische, danke, und neu kommt deine Leidenschaft, deine Leidenschaft, deine Leidenschaft. Für den König. Wir sind ja hier für den König. Wir sind hier für den König. Wir sind hier für den König. Ah, du bist wie so ein Musketier. Die hat nur eins. Wir geben uns dem König hin. Und du bist so einer, der sich für den König hingibt. Und noch viel mehr als ein Musketier. Mit allem. Mit Leidenschaft. Mit unserem ganzen Leben schmeißen wir uns rein. Oh, weißt du, ein Leben als Christ ist nicht ein Leben mit so 20%, sondern ein Leben als Christ ist 100%. Es gibt gar nichts anderes eigentlich. Weißt du, es nicht gar nichts anderes gibt. Es gibt auch für dich nichts anderes. Nichts anderes. Nichts anderes. Nichts anderes als 100%. Als 100%. Als 100%. 100%. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, Halleluja. Oh, danke, wenn der Herr übernimmt. Halleluja. Oh, wir bleiben weiter in diesem Feuer brennend. Halleluja, danke Herr, dass dein Feuer weiter in uns brennt und dass es nicht ausgeht, sondern es ist immer lodernder brennt, es ist immer lodernder brennt, es ist immer lodernder brennt. Danke Herr, es ist immer lodernder brennt. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Unsere Flaschen sind gefüllt, Krüge sind gefüllt mit Öl, unsere Lampen gefüllt mit Öl, gefüllt mit Öl. Halleluja, danke Herr. Danke, Herr, mit brennendem Öl. Danke, Jesus, ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich empfinde es wie, als ob Jesus jeden wie zum Ritter schlägt, so, mit seinem Schwert. Jum, jum. Fühle dich, fühle den Ritterschlag auf deinen Schultern. Er schlägt dich zum Ritter. Halleluja. Ich weiß nicht, der Tafelrunde nicht, aber der seiner. Seiner engen und vertrauten. die alles für den König geben und in seinem Feuer vorangehen und in seiner Leidenschaft. Dafür sind wir angetreten, oder? Dafür bist du angetreten. Dafür sind wir angetreten? Sind wir dafür angetreten? Sind wir für irgendwas anderes angetreten? Nein, sind dafür angetreten. Halleluja. Und so gehen wir. Und dieses Feuer bewahren wir in unserem Herzen. Halleluja. Und zünden uns immer wieder auch gegenseitig an. Wenn du jemanden siehst, der nicht mehr so brennt, dann sag einfach, oh, lass das Feuer neu in dir brennen. Wenn du selber merkst, in dir brennt es nicht mehr so, dann sag, hier, Feuer, du brennst. Du brennst in mir, du brennst in mir, du brennst in mir. Puh, weil das die Wahrheit ist. Und nur, dass die Wahrheit ist. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Hat dir jemand noch einen Eindruck, den er weitergeben möchte während dieser Zeit? Hast du was gesehen, was der Herr macht oder was er vorhat? Ja, also kurz bevor du angefangen hast mit dem Feuer, habe ich Feuer gesehen und inmitten von dem Feuer war ein weißes Pferd. Und ich habe einfach gesehen, wie dieses Pferd mit den Hufen scharrt. Genau. Amen. Wer sitzt auf dem Pferd? Jesus. Und was tun wir? Hinterher. Auch mit unseren Pferden. Huhu. Hatte noch jemanden Eindruck? Stark. Ja. Einfach nur das Wort Feuer. Amen. Passend, passt total. Amen, und es brennt. Immer mehr. Dreh hatte noch was. Also ich hatte, als du reingegangen bist, gesehen, einmal verschiedene Sachen. Einmal hatte ich den Glory Life Fire Engel gesehen und der hatte seine ganze Truppe ausgesendet, als du das freigesetzt hast. Und ich glaube, wir müssen uns dem neu bewusst sein, weil das ist die Glory-Zone, in der wir uns bewegen. Und gleichzeitig setzt Gott die Feuerengel frei, die Feuertruppe. Und die sind wir. Und ich sah immer hinter uns zu Feuerflammen und die wurden immer mehr und haben sich ausgebreitet und die Menschen haben das gespürt und sind uns hinterhergegangen und sind mit ins Reich Gottes hineingekommen und das müssen wir uns neu bewusst sein, dass das neue, dass das Feuer wirklich durchgeht und durchdringt. Und dann sah ich, wir haben keine Zeit, Urlaub zu machen. Wenn ihr in Urlaub seid, rettet die Nation, sendet die Feuerengel wirklich rein. Und da, wo ihr seid, ist wirklich eingenommenes Land und es entsteht ein Flächenbrand. Amen. Amen. Halleluja. Amen, so ist es. Wo wir auch sind, ob du gerade vielleicht im Urlaub bist, oder hier, aber ein Flächenbrand wird ausgelöst durch dich. Halleluja, wo du bist. Ich habe noch gesehen, und zwar, dass dieses Feuer auch tatsächlich bei jemand heute Abend hier körperlich was wegbrennen will. Und zwar hatte ich so gesehen, im unteren Bauch, Darm oder Unterleib auch, irgendwie wie Gott will da was wegbrennen, irgendwie wie so Verwachsungen, die Probleme machen und Gott möchte, das ist so Gewebe, habe ich gesehen, einfach, das da nicht hingehört und Gott will das wegbrennen. Wem betrifft es? Weil das Feuer Gottes brennt auch Dinge weg, auch körperlich. Wer kann damit was anfangen? Melde dich einfach schnell. Bei dir? Ja, okay, dann komm her. Dann ist es für dich. Preist den Herrn, in welchem Bereich? Kaiserschnitt. Und, achso, und die Narbe. Oder ist Innenverwachsungen? Kaiserschnitt, das geht ja bis in die Leiste. Und das macht mir auch beim Laufen immer wieder Probleme. Weil da Verwachsungen dadurch sind. Okay. Mhm. Also ich habe schon versucht, auch zu massieren. Und diese Knötchen oder so. Normalerweise müsste man das schon, man kann es massieren lassen, aber meistens die Therapeuten sind dann irgendwie auch spirituell unterwegs. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Okay, leg mal deine Hand da drauf. Halleluja. Ja. Gott hat es gezeigt. Das Feuer Gottes ist hier. Und aus dem Feuer Gottes. Ich hatte es über längere Zeit, ich hatte zuerst überlegt, ach, passt es jetzt, nehmen wir das jetzt, aber irgendwie, es hat mich nicht losgelassen und deswegen glaube ich, Gott tut da jetzt was in Jesu. Namen. Leg du mal deine Hand drauf. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, setzen wir dieses Feuer jetzt frei, das hier im Raum ist, Herr, auf diese Stellen, auf diese Verwachsungen, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Alles, Herr, was da an Bildungen passiert ist, ein Knötchen, ein Gewebeüberschuss durch diesen Kaiserschnitt. Und was Lydia Probleme macht, in dem Namen Jesu Christi, wir befehlen dem, durch das Feuer Gottes sich aufzulösen. Wir setzen das Feuer Gottes jetzt frei, dass es dieses Gewebe wegbrennt, was da nicht hingehört, in dem Namen Jesu Christi. Jetzt, jetzt, jetzt, Feuer, Fire, Jesus, Halleluja, Glory, wie wenn es das nie gegeben hätte, wie wenn es nie diesen Kaiserschnitt gegeben hätte. Wir nehmen deinen gesamten Unterleib und bis zur Leiste zurück in der Zeit, bevor dieser Kaiserschnitt überhaupt stattgefunden hat. Und wir sagen, wie wenn es nie gewesen wäre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Du hast Leistenprobleme, aber das sind keine Verwachsungen oder so, sondern einfach Leistenprobleme. Okay. Ist was anderes. Ja, okay. Ist was anderes, aber wir beten trotzdem. Ja, wir beten trotzdem. Ist okay. Ja. Okay, leg mal deine Hand auf die Stelle. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass auch da göttliche Ordnung hineinkommt. In dem Namen Jesu Christi jetzt, Herr, in diese Leiste, Herr, durch deine kreative Kraft. Danke, Heiliger Geist. Jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir befehlen diese Leistenknochen jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Alles drumherum. Jetzt an eurem Platz. In Jesu Namen. Yes, Lord. Amen. Amen. Halleluja. Beweg's mal. Ist frei. Wie fühlt sich's an? Ja, Halleluja. Boah, du bist noch ein bisschen betrunken. Preist den Herrn. Gut, dann lass weiter wirken. Halleluja. Weißt du? Amen. Halleluja. Jetzt wollen wir weiter das Wort hören. Spitzt eure Ohren. Und lasst uns, ja, zieh es einfach raus aus jedem Einzelnen, der hier das Wort gibt. Halleluja. Amen. Astrid beginnt. Ja, das Feuer brennt. Weißt du, wenn so ein Feuer mal richtig brennt, was ist dann? Wow, dann brennt's. Weißt du, das Gute ist, dass das kein Feuer ist, das gelöscht werden kann, sondern das ist das Feuer des Geistes. Und dieses Feuer kann niemals gelöscht werden, weil unser Herr dieses Feuer ist. Und er wohnt in uns und er will, dass wir aufstehen. Weißt du, er will, dass wir aufstehen. Wir sind ja schon aufgestanden. Aber ich sag dir, da gibt's noch mehr. Da gibt's noch eine neue Dimension der Herrschaft. Eine neue Dimension des Regierens aus Jesus heraus. Und jetzt ist diese Zeit gekommen, wo wir unseren Stand einnehmen, wo wir uns nicht mehr ein X für ein U vormachen lassen vom Feind, sondern wo wir klar sind. Eine neue Zeit der Klarheit, eine neue Zeit der Wahrheit. Wir halten nicht mehr zurück. Wir brüllen diese Wahrheit hinaus. Weißt du, wir flüstern nicht mehr. Wir brüllen diese Wahrheit hinaus. Diese Wahrheit von Jesus, dass er lebt, dass er der Herr ist. Wir zerschmettern alle falschen Götter. Wir lassen nicht mehr zu, dass falsche Götter, falsche Götzen, falsche Ideologien dieses Land regieren. Wir lassen es nicht mehr zu. Wir stehen für unser Land. Wir brennen für unseren Herrn. Wir brennen, weißt du, wir stehen in seinem Feuer. Es ist sein Liebesfeuer. Es ist sein Liebesfeuer. Wir sind Liebende, wir sind heiß, wir sind nicht kalt, sondern wir sind heiß, heiß für unseren Herrn, heiß für die Menschen, die noch verloren sind. Und wenn ein Feuer brennt, weißt du, ein Feuer, das löscht alles aus, das verbrennt alles Böse und dann kann das Neue hervorkommen. Das Neue kann aufwachsen. Gott kann hervorkommen. Oh, weißt du, er wird immer sichtbarer. Er wird immer sichtbarer. Er wird sichtbar. Die Menschen können nicht mehr sagen, ja, wenn ich mal Gott sehen würde, dann würde ich glauben, ich habe ihn noch nie gesehen, sondern er wird sichtbar in dieser Zeit. Er wird sichtbar. Und ich sag dir, der Löwe von Juda, er brüllt, er brüllt, er brüllt, er brüllt, weißt du, er brüllt, er ist nicht mehr zu überhören, er brüllt, er brüllt, er brüllt und er lässt sich nicht mehr stoppen. Er steht oben auf dem Berg, er sieht über das ganze Land und er brüllt, er lässt seine Stimme erschallen. Und er will dir diese Substanz, weißt du, diese Substanz des Löwen von Juda geben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte eine Zeit mit Gott und da habe ich mich gesehen, wie ich in den Armen vom Löwen von Juda war. Er hat seinen Kopf auf meinem Kopf gehabt und er hat seine Pfoten, weißt du, ein Löwe hat ja Pfoten um mich gelegt. Und wir waren zusammen, keiner hat ein Wort gesprochen. Es war total still, aber wir haben einander genossen. Es war tiefe, innige Zeit mit dem Herrn. Und ich habe es einfach genossen und es ging mir danach so gut. Aber weißt du, diese Zeiten, wo wir mit unserem Herrn verbringen, da geht Substanz auf dich über. Und heute Morgen habe ich gebetet, wollte ich eigentlich in der Bibel lesen. Und dann kam so der Geist des Gebets auf mich. Und ich habe gebetet, ich sag's dir, ich habe gebetet wie noch nie zuvor. Ich sag dir, da ist der Löwe von Juda hervorgekommen, der gesagt hat, jetzt ist Schluss. Jetzt lasse ich mir das nicht mehr länger gefallen, dass unsere Kinder, dass unsere Verwandtschaft noch im Reich der Finsternis ist. Weißt du, es ist Schluss. Wir haben lange genug zugeschaut. Wir haben lange genug zugeschaut. Unsere Gebete sind nicht mehr schwach, sondern unsere Gebete sind stark. Der Löwe von Juda, er brüllt durch dich. Und es ist seine Substanz, seine Macht, seine Kraft, seine Herrlichkeit, die immer mehr in dir hervorkommt. Und ich möchte dich ermutigen, verbring Zeit, hab Gemeinschaft mit Gott. Er will dich beschenken. Es ist keine verlorene Zeit, sondern er beschenkt dich mit der Substanz des Himmels, mit der Substanz, die du gerade in diesem Moment brauchst. Und wir alle brauchen diesen Löwen von Juda. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen das Feuer, das uns immer wieder reinigt, immer wieder neu reinigt. Dieses Feuer, das uns zur Umkehr bringt. Ja, dieses Feuer, das unser Ego immer kleiner schmilzen lässt. Und unseren Herrn immer mehr und mehr durch uns hervorkommen lässt. Weißt du, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo die Söhne und Töchter Gottes immer mehr offenbar werden. Wo du deinen Stand einnimmst, wo du nicht mehr zurückweichst und du fürchtest dich nicht. Du bist kühn und mutig, denn der Herr ist mit dir, er ist in dir und kommt aus dir hervor. In Jesu Namen. Amen. Wow, wow, wow, wow, wow. Ich hatte erst an den Vers gedacht und den weggelegt, Astrid, aber du hast ihn anklingen lassen. Die Gerechten sind furchtlos wie junge Löwen. Du bist ein Gerechter und eine Gerechte. Die Gerechten sind furchtlos wie junge Löwen. Und weißt du, im Psalm 27, da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist dein Licht, der Herr ist dein Licht, er ist das Feuer, er hat dich on fire gesetzt, du bist on fire, er ist dein Licht, er ist dein Heil, er hat dich gerecht gemacht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus und deswegen bist du furchtlos wie junge Löwen. Furchtlos wie junge Löwen. Du lässt dich nicht zurückhalten. Wenn da Umstände sind, du lässt dich nicht zurückhalten. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und nichts kann dich stoppen. Nichts und niemand kann dich stoppen. Wisst ihr, und manchmal ist unser Herz das uns stoppen will. Herz, das uns stoppen will. Das in automatische Gewohnheiten übergeht. Also das hört sich jetzt kompliziert an, ich mache dir ein Beispiel. Du denkst, du hast schon eine Sache überwunden. Irgendwas läuft schief. Früher warst du sauer. Jetzt bist du äußerlich nicht mehr sauer. Innerlich bist du sauer. Ja, weil dein Herz einen alten Weg geht, eine alte Gewohnheit geht. Und du denkst, du wärst schon weiter, du bist auch schon weiter, aber innerlich irgendjemand sagt was und du bist nicht mehr sauer gegen ihn, aber innerlich wendest du dich von ihm ab, weil du innerlich verletzt bist. Und ich sag dir, achte auf dein Herz. Achte mit allem Fleiß auf dein Herz, weil daraus fließt das Leben. Achte auf dein Herz, weil daraus fließt das Leben. Kennst du diese automatische Entscheidungen, wo du was automatisch machst? Automatisch. Kennt ihr so automatische, die Kinder schon am iPad swipe nach oben oder auf die Seite, das nächste. Das ist automatisch. Bewertung, Daumen nach oben, automatisch. Irgendjemand sagt was zu dir, du hast eine automatische Gefühlsreaktion drauf. Wenn das Wasserbad des Wortes nicht tief durch ist, achte auf dein Herz, achte auf dein Herz. Pass auf, gestern Nacht, ich musste dir das erzählen, ich bin drauf reingefallen. automatische Bewegungen, automatische Reaktionen. Wir haben irgendwas zu überweisen gehabt, meinem Sohn jemand was geschickt und da kam dann eine E-Mail, sah ganz offiziell aus, DHL, du musst noch 6 Euro nachzahlen für Zoll, weil das Ding ging nach Kanada. Und ich sagte, okay, Frau, wir machen das zusammen geschwind, komm, diktierst mir das, ich tippe meine Nummer ein von der Karte. Erste Karte eintippt, ging nichts. Okay, komm, nehmen wir die andere Karte, der soll doch seine Maus kriegen, wir geben die 6 Euro, zahlen wir halt geschwind in der DHL. Zack, eingeben. Dann kam in der Banking-App Freigabe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es immer diese Richtung wischen und dann wird es freigeben. Da kam, ich lese mit dem Hirn, 200 Euro. 6 Euro war zu überweisen. 200 Euro. Mein Hirn sagt, mach's nicht, das ist falsch. Mein Daumen macht das, was er immer macht. Jetzt haben wir natürlich mit der Bank telefoniert, mit der Kryptobank, die im Hintergrund war, von dem Betrüger, der uns die 200 Euro abzockt hat. Gut, ich würde 10.000 Mal so viel zurückkriegen. Das ist jetzt schon sicher. Die neue Karte sind bestellt, alles okay. Ich will dir damit sagen, es gibt Automatismen in deinem Herz. Achte auf dein Herz. Wenn da irgendeiner dich nicht grüßt oder beachtet und dann drehst du dich innerlich weg, und dann oder bist verletzt innerlich. Nach außen vielleicht nur alles okay, aber innerliche Reaktion. Achte auf dein Herz und lass das Wasserbad, lass das Feuer, lass die Liebe Gottes dort rein, dass diese automatische Entscheidungen, die da von deiner Kindheit, von deinem Verhalten einfach drin sind, dass es heil wird. Wir sind nicht mehr bitter. Wir halten nicht mehr vor. Wir halten nicht mehr nach. Wir sind nicht mehr verletzt. Wir sind immer betroffen. Es schmerzt uns nicht mehr, wenn sowas ist, weil wir aus Gott sind. Und weil das auch heil wird in dir und in mir. Und wisst ihr, manchmal, das Sprüche 15 sagt es so toll: Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Und andersrum, ein paar Verse weiter heißt es: Ein freudiges Angesicht, andersrum. erfreutes Herz. Also es geht in beide Richtungen. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Ein freudiges Angesicht, du strahlst. Manchmal musst du deinem Gesicht sagen, dass du strahlst. Dann strahlst. Und dann geht es zurück in dein Herz. Und wisst ihr, und dort heißt, pass auf, gleich wird es rund. Und dort heißt, und eine frohe Botschaft labt das Gebein. Entschuldigung für die alte Luther. Und eine frohe Botschaft labt das Gebein. Du bringst frohe Botschaft. Wo du hinkommst, bringst du frohe Botschaft. Du bist derjenige, der am Montag in den Raum reinkommt und sagt, Happy Monday. Und du, Happy Monday. Und sie werden dich angucken als fast, das ist so stark. Du wirst sehr religiöse Geister, biegst dort. Wenn du montags kommst und sagst, Happy Monday. Hey, ja, warum Happy Monday? Immer happy. Happy Monday. Jesus ist in dir. Und wir müssen unserem Herz das manchmal sagen. Und das, wenn wir anfangen, und in diese Sprüche, da ist ein Geheimnis drin. Dort ist drin, und Joshua Mills hat uns das auch gelehrt, ein freudiges Angesicht macht ein freudiges Herz. Das ist, muss manchmal auch so rumgehen. Du sitzt schon manchmal irgendwo in deinem Auto und dann sagst du, eigentlich habe ich nichts zum Lachen. Und dann fängst du an, und du fängst an, in diese Freude zu gehen. Du legst den Schalter um. Ein freudiges, sie macht ein freudiges Herz. Und selbst wenn das dann nicht funktioniert, also bei mir funktioniert es fast immer so, dass ich vor Weinen fast anhalten muss. Wirklich. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehst du rüber nach Römer 5,5. Sagst direkt rüber nach Römer 5,5, sagst Herz, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dich durch den Heiligen Geist. Oh, die Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Oh, ich decke alles Böse zu. Ich vergebe alles. Ich bläh mich. Herz, du bläschst dich auch nicht auf. Du bläschst dich nicht auf. Oh, du vergreifst dich nicht im Ton. Du bist langmütig und freundlich. Magst du die Medizin? Du bist langmütig und freundlich. Oh, die Liebe Gottes, wie Honig, wie ein Vulkan, wie Lava ausgegossen. Heiliger Geist, komm, lass es nochmal so richtig rein in mein Herz. Ausgegossen, die Liebe Gottes, sie versagt niemals. Die Liebe Gottes versagt niemals. Sie kommt auch immer mit der Schwester die Freude. Sie kommt mit der Freude einher. Und du sagst, Herz, jawohl. Herz, oh, tut es mir wohl. Oh, tut es mir wohl. Achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Wo du hinkommst, quillt Leben hervor. Ströme, Sturzbäche lebendigen Wassers. Weil Jesus aus dir zum Vorschein kommt. Er kommt aus dir zum Vorschein. Er kommt aus dir zum Vorschein. Du brauchst nicht mehr automatisch dich wegdrehen oder automatisch wie ich in eine Richtung swipen. Überhaupt nicht. Andersrum. Automatisch lässt du ihn raus. Oh, Herz, oh ja, automatisch lass mal Jesus raus. Wo du früher mit Sorge reagiert hast, automatisch wirst du jetzt ruhig. Wo du früher sauer warst, lässt du seine Freundlichkeit und seine Liebe raus. Oh, wie ist das, was ist das für ein Unterschied? In Jesu Namen, Amen. Amen. Amen. Ja. Übrigens, freut euch. Weißt du, ich finde es immer so begeisternd, dass Paulus das so in wirklich den widrigsten Umständen sagt. Und wahrscheinlich hat er sich da auch irgendwie selber dran erinnern müssen, so bei dem allem, was da, wie das so war. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir sind bei wahrscheinlich viel geringeren Dingen schon, dass wir sagen, okay, da kann ich mich jetzt nicht freuen, das geht überhaupt nicht. Aber er hat, einfach gemerkt, hey, ist mal wieder Zeit für Freude. Weil Freude hängt nicht davon ab, wie es bei dir gerade aussieht. Hast du das mal gemerkt? Freude hängt nicht davon ab, wie es bei dir aussieht. Ja? Also ich meine, in deinem Leben kannst du auf, runter gehen, freuen kannst du dich immer. Das ist schön. Weißt du? Weil du hast ja schon alles. Du hast ja in ihm schon alles. Deswegen hat Paulus auch gesagt, hey, übrigens, freut euch. Ja, also das ist immer wieder, es kommt dann, ich glaube, Philippa ist das, da kommt es immer wieder hoch, sagt, hey, freut euch. So bringt er die ganzen seine ganzen Verse, die wir alle kennen und auch wo so viel drinsteckt und dann zwischendurch immer wieder, hey, bevor ihr jetzt zu sehr in den Verstand reingeht oder zu sehr das alles zu durchdenkt, freut euch. Ja? Ich finde dann, Jakobus, finde ich, geht sogar noch ein Stück weiter. Er sagt sogar, ja, freut euch, wenn ihr in Bedrängnis seid. Freut euch, wenn ihr durch so Widrigkeiten durchgehen müsst. Weil nicht mal, es ist nicht mal so, dass man sagt, ja, freu dich halt trotzdem. Sondern die Apostel und die Jünger, die waren eigentlich so drauf, die haben gesagt, hey, freu dich gerade deswegen. Weißt du? Sie haben sogar gesagt, hey, dass du für würdig befunden wurdest, durch so Sachen durchzugehen. Lässt Gott nicht jeden machen, weißt du? Das muss man von der Seite sehen. Ja? Könntest du vielleicht, weißt du, kannst du immer die eine Seite, kannst du immer sagen, ja, okay, ich immer trifft es mich, ach, ich armes Würstchen. Aber du kannst es auch auf die andere Seite sehen, kannst sagen, hey, Gott hat mich für würdig gesehen, da durchzugehen. Gott traut mir das zu. Gott sagt, hey, du kannst das. Gott sagt, hey, dem kann ich was zumuten. Ja? Weißt du? Ja, Gott muss da bei mir nicht hier mit Handschuhen anfassen oder so, weißt du, oder musst du die, ja, kann dich schon ohne Stützräder fahren lassen, weißt du? So, ja, weil ich meine, du bist gerade so bei Kindern, weißt du, ich meine, es ist ja okay, man lässt sie mit Stützrädern fahren oder ich glaube, inzwischen macht man es auch nicht mehr, hat man andere Techniken, die da gut sein sollen, aber man versucht schon zu verhindern, dass man sie nicht ins eiskalte Wasser wirft, sondern so leicht, aber du willst ja trotzdem irgendwann, dass das Kind ohne Stützräder fährt. Ich meine, weißt du, wenn dein Kind mit fünf oder wann's da Fahrrad fahren lernt, mit Stützrädern fährt, ist okay. Wenn dein Kind mit 20 noch mit Stützrädern fährt, dann denkst du ja auch, okay, irgendwas hat da nicht geklappt. Und weißt du, so ist es bei Gott, weißt du, wenn du immer deine Komfortzone brauchst, immer so, ich brauch's ganz kuschelig, ja, das ist am Anfang gut, wenn du noch am Wachsen bist. Aber irgendwann muss es halt echt werden. Ich habe so gehört, beim Fliegen macht man es so. Also du willst ja Flugzeuge, Passagiere zu Flugzeugen, da willst du es ja immer haben, dass die Flieger ganz stabil sind. Also ich meine, du willst ja nicht, dass irgendwie das rüttelt und schüttelt und so weiter. Ich bin da, glaube ich, irgendwie nicht so ganz anfällig. Ich habe da, glaube ich, mal von Florida zurückgeflogen und da hat es ziemlich geschüttelt. Ich habe da währenddessen geschlafen, hat sich wie Achterbahnfahren angefühlt. Aber du willst ja eigentlich, die Passagiere, die sollen ein schönes Erlebnis haben. Ich glaube, bei den ganz Luxusflugzeugen ist es scheinbar so, du merkst gar nicht mehr, dass du fliegst. Du merkst da gar nichts mehr scheinbar. Und die wollen das so stabil haben. Okay, stimmt nicht. Und du willst ja für den Passagier, wie so das Ergebnis, dass der gar nichts mehr merkt, dass es so stabil ist, dass da nichts passiert und alles ganz easy. Und dann bauen die Flugzeuge halt, dass es ganz stabil ist, dass jeder, dass es einfach, ja, dass da nichts passieren kann. Wenn du aber jetzt sagst, du baust so Kampfjets fürs Militär oder so, diese Dinger, da willst du eigentlich das Gegenteil. Die baust du wirklich so, dass da so eine gewisse, ich glaube, man nennt es irgendwie so eine Art kontrollierte Instabilität drin ist. Das ist so ein bisschen, weil die müssen manövrierfähig sein. So ein großer Jumbo-Jet diese Boeing oder sowas, die wird nicht so manövrierfähig sein. Die kann nicht einfach mal kurz um die Ecke fliegen. Die braucht da schon, Zeit, um so manövrieren. Aber weißt du, so ein Düsenjet, das siehst du ja manchmal so, oder wenn du die Filme schaust, siehst du ja, wie die tschak, tschak, tschak und den Raketen ausweichen und so weiter. Und dafür muss so eine gewisse, der muss manövrierbar sein, weißt du? Wenn der so einen Wendekreis von einem halben Kilometer hat, dann wird der Rakete wahrscheinlich nicht entkommen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber so ungefähr. Und weißt du, bei uns ist es auch so, Gott will nicht, dass wir da in Passagierflugzeug, erste Klasse und ja, alles Mögliche. Weißt du, der hat dich für einen Kampfjet berufen, weißt du? Der will, dass du schnell unterwegs bist, dass du damit, ich weiß nicht, was die ordentliche Geschwindigkeit, Überschallgeschwindigkeit und alles da erreichst, weißt du? Und da ist es vielleicht mal unbequem. Ich glaube, weißt du, ich bin noch nie Düsenjet geflogen, wäre mal interessant, aber ich glaube, ich würde es auch nicht lassen. Aber ich glaube, das ist nicht so entspannt, wie irgendwie im Flieger zu sitzen und okay, ja, schöne Aussicht und so. Das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Das geht auch irgendwie körperlich. Ich glaube, das spürst du schon, wenn du da ordentlich Speed drauf hast. Aber Gott hat dich für sowas geholt, weißt du, und das ist dann herausfordernd, aber er will, dass du da reingehst, weißt du. Und ich hatte vorhin so Ja, das, ich glaube, bei manchen ist auch wirklich im Natürlichen so, dass er deine Verantwortung erweitern wird. Kennst du ja das Gleichnis von den Talenten und die zugeteilt wurden. Und eine Deutung, die man da bringen kann, ist, wo die dann halt das doppelt so viel kommen, ist, dass das heißt, sie haben sich bewährt und das, was ihnen dann gibt, ist jetzt nicht Geld oder Wohlstand, sondern dass das Verantwortung ist, dass es sie über mehr setzt. Also. Und ich glaube, bei einigen ist Gott so, dass er sagt, hey, ich will dich über mehr setzen, ich will dir mehr Verantwortung zugeben. Und das kann bei manchen natürlich so das Gefühl, es kann sehr plötzlich sein, kann Arbeit oder wo auch immer, kann es sein, dass du wirklich auf einmal sehr viel Verantwortung bekommst und da musst du bereit für sein. Da musst du auch bereit dafür sein, die zu nehmen. Es ist auch ein bewusst zu sagen, hey, ich übernehme die Verantwortung, sich da reinzustellen. Vielleicht gibt es jemanden anderen, der die Verantwortung übernehmen hätte sollen. Vielleicht ist es auch in deiner Familie oder so oder irgendwer wäre es einem anders die Rolle gewesen. Und du musst aufstehen und sagen, hey, jetzt aus irgendeinem Grund musst du die Rolle einnehmen und dann nicht sagen, oh, warum ich? Oh nein, und es hätte doch jemand anders machen sollen. Gott will da, dass du sagst, nimm diese Rolle, übernimm die Verantwortung. Gibt die interessante Geschichte in der Bibel bei Judah, gibt es das so, dass der Judah ist ja eigentlich gar nicht der älteste Sohn gewesen, es war ja eigentlich Ruben. Und dann gibt es ja die ganze Geschichte mit Josef und den sie dann in die Sklaverei verkaufen. Und da war es ja eigentlich Rubens Verantwortung, wäre es ja gewesen zu sagen, hey, zu gucken, dass die ihren Bruder nicht so schikanieren. Hat er nicht so ganz gemacht. Er hat noch geschafft, dass sie ihn nicht umgebracht haben. Das hat er noch durchgesetzt. Aber dann haben sie ihn in die Sklaverei verkauft und so weiter. Und dann gibt es, jetzt interessant weiter, gibt es dann auch kommt irgendwie wirklich zwischen den Geschichten mit Josef so ein Kapitel mit Juda und seinen Kindern, wo seine Schwiegertochter quasi, die werden ja immer, ist dann der Sohn gestorben, die werden ja dann, muss der Bruder quasi, damals war das so, musste die Verantwortung übernehmen, damit die halt einen Erbe hat und so weiter. Und macht er nicht. Und diese Frau steht dann irgendwie alleine und irgendwann schafft sie es, dass Juda quasi einsieht, hey, okay, ich habe eine Verantwortung ihr gegenüber und diese Verantwortung auch wahrnimmt. Und was interessant ist, dann geht die Geschichte mit Josef weiter und dann kommt das, wo Josef seine Brüder begegnet und halt sagt, okay, holt Benjamin her und den will ich auch sehen. Und die wissen ja noch nicht, dass es Josef ist und gehen dann zurück zu Jakob und Jakob hat schon Josef verloren, will nicht noch seinen anderen Sohn verlieren. Und das ist interessant, dann geht es halt darum, dann kommt Ruben, der schon irgendwo weiß, okay, ich habe eine Verantwortung aufzunehmen und der dann sagt, ja, du kannst meine Söhne umbringen, wenn die nicht zurückkommen. Dann denke ich mir auch, okay, weiß nicht, ob die Söhne von Ruben das mitbekommen haben, aber es kommt schon irgendwie, ja, du kannst meine Söhne haben. Aber Juda stellt sich dann hin und sagt, nee, du kannst mich persönlich verantwortlich machen. Wenn wir ohne Benjamin zurückkommen, wenn wir es vergeigen, du kannst mich persönlich, also nicht meine Söhne, nicht irgendwen, sondern mich persönlich zur Verantwortung ziehen. Und das siehst du, dass er wirklich gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen. Und du merkst später, der Stamm Ruben ist komplett unbedeutend. Man sagt auch, dass er, glaube ich, der hat auch irgendwas mit der Magd von seinem Vater noch gehabt und da hat er dann sein Erstgeburtsrecht verloren, sagt man. Aber der ist komplett unbedeutend. Und weißt du, aus Juda geht dann Jesus hervor. Weißt du, es ist bedeutend, dass du deine Verantwortung einnimmst. Und wenn jemand anderes es nicht macht, es gibt ja viele Evangelisten und so, die gesagt haben, hey, Gott hat mir irgendwann gesagt, du warst eigentlich Nummer 5 auf meiner Liste. Das heißt, es gibt Leute, die offensichtlich ihre Verantwortung da nicht wahrnehmen, wo Gott eigentlich gesagt hat, hey, eigentlich bist du für die Rolle und diese da nicht wahrnehmen. Vielleicht ruft Gott dich und vielleicht sagst du, hey, eigentlich wollte ich die gar nicht. Eigentlich sehe ich mich für was ganz anderes oder eigentlich mag ich es so bequem im Passagierflugzeug. Aber Gott sagt, hey, ich habe dich für die Verantwortung berufen. Ich habe dich für den Kampfjet berufen. Und ja, steh da auf und dann kannst du auch wissen, dass er dir die Kraft gibt, das zu machen. Dass er dir die Fähigkeit gibt, diese Verantwortung zu tragen. Ja, weil es heißt, ist auch noch eine Stelle in der Bibel, ist dann auch nicht aus eigener Kraft. Weißt du? Es heißt in Korinther irgendwo, ich glaube es ist Korinther, heißt es so viel wie, nicht aus unserer Tüchtigkeit, sondern er ist es, der uns tüchtig macht. Tüchtig ist so ein schönes Wort, das ist irgendwie, weißt du, er macht dich tüchtig. Du bist nicht, du schaffst schon, weißt du, du bist nicht faul, da sind die Schwaben alle beruhigt, du schaffst schon, aber nicht aus deiner Kraft, nicht aus deiner eigenen Leistung, sondern er macht dich tüchtig. Weißt du, er macht, dass du tüchtig bist. Und dann kannst du einfach vertrauen, dass er es mit dir macht. Amen. Als ich mein Abi gemacht habe, habe ich so einen Mission-Trip gemacht nach Afrika, musste dann von Köln nach Amsterdam und von Amsterdam nach Nairobi fliegen. Und auf dem Weg von Köln nach Amsterdam haben sie immer in so ein Luftloch geflogen. Das Flugzeug ist so gefühlt 15 Meter gestürzt oder so. Ich war gerade am Eindösen, war auf einmal hellwach. Also ich habe nicht so ruhig geschlafen. Aber ich dachte mir gerade so, die einen nennen es Schlafen, die anderen Ohnmacht. Spaß. Ich bin heute Morgen aufgestanden vor meinem Wecker. Das passiert nicht so oft. Und habe meine Augen aufgemacht und habe direkt, als ich meine Augen aufgemacht habe, Folgendes gehört: Es ist Zeit, dass die Kleineren unter den Größeren kommen. Und bin direkt wieder eingeschlafen. Und bin dann später wieder aufgestanden, als der Wecker dann geklingelt hat, und habe über diesen Satz nachgedacht. Und ich glaube, das ist wirklich ein Wort, was Gott für uns hat. Es ist Zeit, dass wir als Kleinere unter den Größeren kommen, dass wir uns positionieren und diese Stellung einnehmen von: Hey, du bist unser Gott, du bist unser König, du bist unser Vater, wir sind deine Söhne, und rauskommen aus dieser Rebellion, rauskommen aus diesem ich weiß, wie es läuft, rauskommen aus diesem alles muss nach meiner Pfeife tanzen und reinkommen in das, wie der Vater es haben will. Wir bauen ja sein Reich, richtig? Das heißt, wir wollen seine Wege gehen. Wir können nicht irgendwie von irgendeiner Quelle trinken und sein Reich erwarten. Wir können nicht aus anderen Dingen trinken und Gottes herrlichen Fluss aus unserem Leben erwarten. Also geht schon, Gnade, ja, okay, aber sollte das nicht der Zustand sein. Und als ich über dieses Wort nachgedacht habe, fiel mir diese Stelle ein von dem römischen Oberbefehlshaber. Kennst du die Story? So, das ist die Story, wo der römische Oberbefehlshaber, sein Kind war krank, und dann hat er Jesus gerufen, dann war Jesus auf dem Weg dahin und macht sich auf den Weg, und dann schickt der Oberbefehlshaber einen seiner Knechte dahin und sagt: Ey, der will nicht, dass du in sein Haus kommst, weil er ist nicht würdig. Und dann sagt er folgende Sache zu ihm, und ich finde die Reaktion von Jesus an der Stelle genial. Der Diener richtet aus: Hey, auch unser, du kannst ein Wort sprechen und mein Kind wird gesund werden. Und woher weiß er das? Der sagt, der Oberbefehlshaber ist selber jemand, der unter Gewalt ist, richtig? Er ist untergeordnet unter Gewalt, unter den römischen Kaiser, wenn du es so nehmen willst. Und weil er untergeordnet ist, hat er selber Autorität und sagt zu den einen Dienern: Geh, und sie gehen, und zu den anderen: Komm, und sie kommen. Und was sagt Jesus da drauf? Jesus sagt da drauf: Ey, ich habe in Israel noch nie so großen Glauben gesehen. Punkt. Das ist eine ziemlich gewaltige Aussage, wenn Jesus sagt: Ey, ich bin durch ganz Israel gewandert, 3 Jahre lang, habe tolle Leute kennengelernt, aber ich habe noch nie so großen Glauben kennengelernt. Und als ich so am drüber nachdenken war, Glaube kannst du an dieser Stelle ja mit einer Haltung auch beschreiben. Der römische Oberbefehlshaber hatte eine Haltung. Was war seine Haltung? Seine Haltung war: Ich ordne mich unter. In anderen Worten: Demut. Weißt du, unterordnen, Demut ist ja nichts anderes, ne? Es ist ja genau das: Ich gehe unter Gott, ich lasse meinen Plan hinter mir, ich lasse meine Agenda hinter mir, ich ordne nicht dem Oberbefehlshaber, dem römischen Kaiser, Gott, sage ich jetzt mal, unter. Und weil wir jetzt untergeordnet sind, weil wir in der richtigen Führung sind, weil er jetzt unser Gott ist, wie wir uns untergefügt haben, untergeordnet haben, ist jetzt Autorität da, ist jetzt Herrlichkeit da, ist jetzt Kraft da, da ist jetzt Bestimmung da, ja. Und ich glaube, dass Gott uns da reinruft, ja, dass wir diese Haltung einnehmen. Ich habe so drüber nachgedacht, und da gibt es ja diese ganzen Bibelstellen über Demut, ja. Das ist so 1. Petrus 5, 6, wo es heißt: Ey, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und wie geht es dann weiter? Er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo jeder hoch hinaus will, richtig? Jeder will der Größte sein, so wie die Jünger von Jesus schon das Problem haben. Vor allem in Zeiten von Social Media, von vermarkte dich selber, lebe deinen Traum und so weiter. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, Leute würden Jesus genauso nachjagen, wie sie ihren Traum nachjagen. Weißt du, es ist so eine Falle, wie: Ich will meinen Traum leben. Weißt du, jag doch Jesus nach. Weißt du, ordne dich doch ihm unter und erlebe daraus heraus, wenn du in der richtigen Führung bist, wie er dich in seinen Plan hineinführt. Ich habe keinen Bock auf meinen Plan. Mein Plan wird am Ende des Tages immer katastrophal sein, weil ich kenne mich. Aber sein Plan ist herrlich, seine Zukunft, seine Gedanken sind doch herrlich, und wir wollen doch unter diese Pläne gehen, oder? Wir wollen doch seine Wege gehen, nicht unsere Wege. Die führen alle in Katastrophe. Siehe Adam und Eva. Weißt du, die haben eine Entscheidung getroffen. Ja, alles Katastrophe. Weißt du, wir wollen nicht unsere Entscheidung treffen, weil das führt in eine riesige Katastrophe. Weißt du, sie aßen von der Frucht des Baumes und alles versklavt, alles tot, alles kaputt. Weißt du, wenn wir unsere Wege gehen, dann ist das Resultat unserer, wie soll ich es ausdrücken, weißt du, Gott hat einen Plan für unser Leben. Wenn wir seine Wege nicht gehen, dann wird unsere Zukunft katastrophal sein. Unsere Bestimmung, ja, nicht unbedingt dein Werdegang. Aber wenn wir lernen, uns unter ihn unterzuordnen, sagen: Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Demut. Der Ehre geht Demut voraus, richtig? Weißt du, Jakobus 5, 8 heißt es, glaube ich. Und das ist eine Verheißung. Demütigt euch unter Gott und er wird euch erhöhen. Da ist eine Verheißung drin. Hey, Demut, der Ehre geht Demut voraus, richtig? Demütige dich unter die Hand Gottes. Leg deine Agenda beiseite. Leg deine Pläne beiseite. Lege sie wie Abraham vor den Altar, wenn du es so nennen willst. Opfere deinen Traum und erlebe, wie sein Traum hervorkommt, den er für dich hat. Weißt du, wir wollen nicht unsere, weißt du, ich finde es so interessant, weißt du, wenn du das Alte Testament anschaust und dann landest du irgendwann bei Jakob und der hatte ein Battle mit Gott, richtig? So, Gott ist ihm erschienen, also in Form dieses Mannes, und die fingen die ganze Nacht an zu ringen, richtig? Die ganze Nacht am Kämpfen, und Jakob hat sich geweigert, sich Gott unterzuordnen, wollte der Stärkere sein. Weißt du, manchmal in unserer Beziehung mit Gott wollen wir gerne der Stärkere sein. Nein, ich ordne mich nicht unter, ordne du dich mir unter Gott. Jetzt soll mein Wille geschehen, nicht dein Wille. Ja, sei mal ehrlich. Ich weiß doch, es gab mal eine Situation in meinem Leben, da hatte ich eine Idee und mein geistlicher Leiter damals hat gesagt, ey, es ist nicht gut. Und ich hatte keinen Bock auf ihn zu hören und habe gedacht, ich mache jetzt mein Ding. Und Gott sei Dank habe ich eine tolle Frau, die gesagt hat, nicht ohne den Segen unserer Leiter. Ich so, okay, die Stimme der Weisheit hat gesprochen. Weißt du, und das war Jakob, der kämpft mit Gott. Weißt du, der hätte sich einfach unterordnen können und da wäre Segen gewesen, oder? Hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und kämpft mit Gott die ganze Nacht, bis hell wurde. Und das Resultat ist ja, dass er am Ende irgendwie trotzdem gesegnet war, aber mit einem Problem, oder? Hatte die Hüfte kaputt. So, war, ich meine, ziemlich schlimm. Ja, die Juden essen ja deswegen bis heute nicht den Hüftmuskel. Ja, also kein Hüftsteak. Gibt nur Nackensteak. Weißt du, er kämpfte mit Gott und wurde in irgendeiner Form gesegnet. Wir wollen nicht so sein. Was wollen wir sein? Wir wollen uns unterordnen. Wir wollen unter seine Führung gehen. Wir wollen unter seine Ordnung gehen, seine Strukturen gehen, weil dort ist Folgendes. Segen mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Weißt du, du kannst kämpfen mit Gott, da ist ein Stück weit Segen, wie wir sehen im Alten Testament, oder du kapitulierst vor Gott und sagst, Gott, nicht mein Wille, dein Wille, und du gehst unter ihn und da erlebst du auf einmal diesen Fluss des Himmels, da erlebst du auf einmal diesen Segen des Himmels, wow, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, weil du jetzt richtig eingefügt bist, weil du jetzt unter seinen Strukturen bist. Ich meine, das hat doch Jesus genauso vorgelebt, oder? Ich meine, das heißt über Jesus in Philippa, er weiß, er war Gott gleich und er hielt es nicht Raub, Gott gleich zu sein, aber er traf eine Entscheidung, er nahm Knechtsgestalt an und demütigte sich, richtig? Und wurde ganz klein bis zum Gehorsam in den Tod, richtig? Und was passierte? Aufgrund dieser Demut hat Gott ihn erhoben, hoch, über jeden Namen, über jede Gewalt, über jede Macht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Das sehen wir doch ganz praktisch, wie der Ehre Demut vorausgeht. Und das wollen wir sein, das will ich sein. Ich denke, das müssen wir als Gemeinde lernen zu sein. Ich denke, wir als Gemeinde müssen lernen, unter die richtige Ordnung zu kommen. Ich meine, Jesus kommt wieder für eine Gemeinde, die zur richtigen Proportion zu dem Haupt steht. Weißt du, er kommt nicht wieder für eine aufgeblähte Braut oder eine kleine Braut, eine minderwertige Braut. Er kommt zu einer Braut wieder, die in der richtigen Proportion zum Kopf ist. Und die richtige Proportion nehmen wir dann ein, wenn wir sagen, okay Gott, wir legen unsere Agenda vor deine Füße, wir legen unseren Traum vor deine Füße, wir legen unseren Willen vor deine Füße und wir wollen jetzt sehen, wie dein Reich, dein Wille durch uns geschieht und nicht unserer. Amen. Amen. Alles so wunderbar. Und das Wunderbare ist, dass im Alten Bund war es ja noch so, apropos Gehorsam, auch wenn du nicht gehorsam warst, warst du verflucht. Du hattest keine Chance, also musst es gehorsam sein, sonst ging es dir wirklich total schlecht. Und bei uns ist es nicht immer gleich so zu erkennen, aber wir haben jetzt eine andere Motivation und das ist so gewaltig, als die, die erlöst sind, als die, die im neuen Bund sind. Wir sind nicht gehorsam, weil wir Angst haben vor Strafe, sondern wir können jetzt gehorsam sein aus Liebe. Und ich glaube, manche haben es vielleicht auch erlebt, der Elternteil manchmal, von dem du dich geliebt fühlst, dem hast du, da warst du leichter, fiel es dir, gehorsam zu sein, normalerweise. Ne? Und je mehr wir erkennen, wir sind von Jesus geliebt, wir sind vom Vater geliebt, umso weniger müssen wir rebellieren. Weil wir wissen ja, wir sind geliebt und wer uns liebt und er ist ja Gott, also hat er den besten Plan für uns. Also müssen wir nicht mehr rebellieren, weil was muss ich gegen den rebellieren, der den besten Plan hat für mich und der das Beste für mich will? Also wir können jetzt gehorsam sein aus Liebe und das finde ich so stark und alles das, was wir machen, einfach aus Liebe. Ich mache alles, weil ich meinen Herrn liebe, weil ich weiß, er hat mich geliebt und er hat sich sogar hingegeben für mich, also er hat sich schlachten lassen für mich und deshalb kann ich ihm nachfolgen und kann ich ihm gehorsam sein, kann ich ihm folgen und kann ich das Feuer am Brennen halten? Halleluja! Bist du entschieden, das Feuer am Brennen zu halten? Ja, es war so stark, ja, vorhin. Und ich glaube, das war so ein Touch von Gott. Und ich glaube, er möchte uns da mehr geben noch. Und er möchte, dass wir immer beständiger in seinem Feuer leben. Und nicht so Durchschnitt, ja. Dieses Durchschnitt. Also Passagierflugzeug. Ich muss sagen, dass ich im Natürlichen doch sehr das Passagierflugzeug bevorzuge. Mein Magen muss noch ein bisschen an den Starfighter sich gewöhnen, glaube ich. Aber im Geist, Halleluja, müssen wir nicht im Passagierflugzeug sitzen, sondern wirklich im Starfighter, wie Jesus. Ja, Jesus war im Starfighter, also die ganze Zeit. Und er war aber entspannt im Starfighter. Und er war entspannt, weil er wusste, er ist geliebt von seinem Vater. Und er kann nicht aus der Hand des Vaters fallen. Er musste sich um nichts Sorgen machen. Das ist so stark. Er war diese Ruhe, in der Jesus gelebt hat. Und aus der Ruhe, aus der er gelebt hat, das war dieses absolute zur Ruhe kommen in seinem Vater. Keine Sorge, er hat sich keine Sorge gemacht. Das ist so gewaltig. Sie haben von Anfang an, wollten sie ihm das Messer in den Rücken stecken. Von Anfang an haben sie geguckt, wie kriegen sie den weg. Und das ist so stark, mit welcher Souveränität. Und ja, cool, das muss man wirklich sagen, er rumgelaufen ist und einfach in den Wegen seines Vaters gelaufen ist und gehorsam war. An ihm sehen wir es ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, als er das gar nicht machen wollte, ans Kreuz zu gehen. Und das ist so wunderbar. Und wir wissen, er hat diesen Preis für uns bezahlt. Und diesen höchsten Preis. Und er hat sich hingegeben aus Liebe. Und deshalb wissen wir, wir können ihm folgen. Wir wissen, er hat nur gute Gedanken über uns. Er hat Gedanken des Friedens, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Und das haben wir und so leben wir. Und eine Zukunft, die eine starke Zukunft ist. Ich finde es so wichtig. Wir müssen es überall im YouTube, ploppt es immer auf, oh, 26, Katastrophe, totale Erschütterung, gruselig, mach Bauer, bunker dich ein am besten. Und vielleicht kommen Erschütterungen, ja, aber ich glaube, wenn wir im Feuer sind, dann wird uns das gar nicht so touchen. Das glaube ich 100%. Als wenn wir jetzt schon Vorsorge dafür treffen, oh, für all die furchtbaren Erschütterungen, die kommen, wenn nicht, wir haben auch Wasser gekauft, so glaube ich 10 Jahre haltbar oder so. Aber die echte Sicherheit haben wir in unserem Gott. Und die echte Sicherheit ist, wenn wir im Feuer bleiben, wenn wir nicht lauwarm wieder werden, sondern uns gegenseitig im Feuer halten und uns animieren einander. Du bleib im Feuer. Auch Ehepaare, animiert euch, ja, im Feuer zu bleiben. Singles gegenseitig, oder ist ganz egal, ja, im Feuer zu bleiben. Weil das ist unser Schutz. Und es war der Schutz von Jesus, glaube ich, absolut. Er war im Liebesfeuer seines Vaters. Und wir sind im Liebesfeuer genauso, ja. Wir sind ja wie er in dieser Welt und wir sind im Liebesfeuer unseres Vaters. Und wir wissen, er liebt uns. Er liebt uns. Der Vater liebt uns. Wir müssen es nicht erkämpfen. Wir müssen nicht unseren Weg erkämpfen, sondern wir gehen einfach geführt, geleitet und voller Feuer, voller Begeisterung, voller Leidenschaft. Dass die Leute uns sehen draußen. Nicht, dass wir irgendwie rumschlappen, miserabel, sondern wirklich, Halleluja. Wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Mission. Wir strahlen seine Liebe aus. Wir strahlen seine Liebe aus, wo wir sind. Seine Freude, seine Freundlichkeit. Oh, wir sind auch freundlich. Wir sind freundlich. Dieses Liebesfeuer brennt alles andere weg, was uns launisch machen will, genervt. Das legen wir ab. Es ist wirklich Zeit aufzuwachsen. Es wird es einfach nicht mehr so wichtig nehmen. Auch Gefühlchen hier. Dann habe ich hier ein Gefühlchen, dann da noch ein Gefühlchen und da noch ein Gefühl. Und dann müssen wir den Finger wieder hochstrecken und was, wie fühle ich mich heute hier und da und da und da. Und das ist absolut der Zeitgeist, hundertprozentig. Aber das müssen wir nicht machen, weil wir wissen, Herr, ich habe die besten Gefühle und ich nehme die besten Gefühle von dir. Und ich dulde auch dieses launische Sein und das dulde ich einfach. So will ich nicht leben. Wir können es auch sagen, Herr, ich will so nicht leben. Dieses miserable Leben, von einem Gefühl zum nächsten hin und her gepfeffert. So will ich nicht leben, sondern ich will echt ein stabiles Leben leben im Starfighter. Halleluja. Die Starfighter, die haben auch ein stabiles, die müssen stabil sein, sonst könnten sie gar nicht im Starfighter sein. Und Jesus war so einer, der ist auch nicht hin und her von Gefühlchen hier und Seelchen hier und hin und her geschossen worden, sondern der war im Auftrag seines Vaters, der war im Feuer seines Vaters, der ging in diesem Feuer der Leidenschaft und ich hab hier einen Auftrag, ich habe einen Auftrag zu erfüllen und die Braut Jesu hat einen Auftrag auch zu erfüllen. Wir haben eine und alles kommt aus der Liebesbeziehung von ihm und aus dieser Leidenschaft von ihm und die hält uns am Leben, dieses leidenschaftliche Feuer, das hält uns am Leben, das lässt uns brennen, jeden Tag. Und wenn du merkst, boah, das Feuer geht irgendwie aus oder das irgendwie irgendwas das löschen, sagst du, nein, ich dulde es nicht. Ich möchte kein mittelmäßiges, durchschnittliches Leben, einfach wieder nur von meinen Gefühlen geleitet, sondern ich möchte in dieser Leidenschaft von dir, von der Liebe des Vaters einfach leben und den Unterschied machen, weil ich weiß, ich bin hier, um den Unterschied zu machen. Weißt du, dass du hier bist, um den Unterschied zu machen? Ihr am Livestream, ihr macht den Unterschied, jeder macht den Unterschied, ist hier, um wirklich einen Unterschied zu machen. Ich will nicht von dieser Erde gehen, ohne einen Unterschied gemacht zu haben. Und ich weiß, jeder Einzelne ist auch so. Weil das hat Gott, als wir wiedergeboren wurden, er hat es in uns reingelegt, dass wir einen Unterschied machen, dass wir seine Braut sind, dass wir wie er sind und dass wir voller Leidenschaft, voller Feuer über diese Erde gehen und nicht zulassen, dass dieses Feuer ausgelöscht wird, sondern sagen, und es brennt und ich brenne jeden Tag mehr für meinen Herrn. Halleluja, das hat er verdient. Das hat er verdient, weil er ans Kreuz gegangen ist, weil er sich hingegeben hat, hat er ein Leben verdient, wo ich mich hingebe und wo ich brenne. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Gott im Begriff steht, uns allen mehr von seiner Herrlichkeit zu tragen zu geben. Und ich glaube, dass auch die Botschaften heute Abend wirklich ein Stück weit darauf zulaufen. Er will uns zurüsten, dass wir als Leib noch mehr von seiner Herrlichkeit tragen können. Ich glaube, je mehr der Leib von seiner Herrlichkeit tragen kann, umso mehr hat er Durchschlag und Durchdringungskraft auch in die geistliche Atmosphäre hinein. Je mehr Herrlichkeit vom Leib Christi ausgeht, umso weniger können Ideologien Oberhand gewinnen in unserem Land zum Beispiel. Und deswegen glaube ich auch, wir brauchen dringend eine größere Herrlichkeit als je zuvor. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott im Begriff ist, und wir sehen Zeichen auch davon, dass Gott im Begriff ist, wirklich ein größeres Gewicht seiner Herrlichkeit freizusetzen. Jetzt vor 5 Tagen, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon der eine oder andere mitgekriegt hat, ist ja in der Universität in Lakeland, Florida, wieder eine Erweckung ausgebrochen, ähnlich wie Asbury vor 2,5 Jahren. Diesmal ist es so eine pfingstlich-charismatische Universität und da sind seit letzten Mittwoch nonstop ist Anbetung und hunderte Leute sind in der Chapel zusammen und Leute kommen von überall her und so weiter. Ist wieder ein Zeichen, dass Gott wirklich dieses größere Gewicht seiner Herrlichkeit auf den Leib Christi freisetzen will. Amen. Und ich glaube auch, dass unsere kommende Konferenz da ein wichtiger Punkt sein wird, weil Gott will etwas Stärkeres freisetzen. Aber jetzt kommt's und es ist schon angeklungen heute Abend. Der Hutan hat meine Bibelstelle schon vorweggenommen, die ich auf dem Herzen hatte. Weißt du, Herrn? Was ist der Schlüssel dafür, dass wir ein größeres Gewicht seiner Herrlichkeit tragen können. Was ist der Schlüssel dafür, dass du mehr von seiner Herrlichkeit in deinem Leben tragen kannst? Ja, die Antwort ist Philipper 2, Vers 5. Ich habe es jetzt hier wieder verschlagen. Hier haben wir es. Philipper 2, Paulus spricht davon, von einer Gesinnung. Er spricht von einer Gesinnung. Gesinnung, das ist zumindest das Wort in der Elberfelder. Gesinnung ist etwas, was permanent ist. Im Gegensatz zu einer Laune. Ja, eine Laune, das habe ich halt heute so und morgen so. Aber Paulus will, dass wir eine bestimmte Gesinnung haben. Und jetzt lese ich einfach vor, Philipper 2, Vers 5 bis 11. Er sagt hier, habt diese Gesinnung in euch, ja, die auch in Christus Jesus war. In anderen Worten, dieselbe Gesinnung, die in Christus Jesus war, sollt ihr haben. Und jetzt sagt er, wie diese Gesinnung aussieht. Er sagt, er war in der Gestalt Gottes, aber er hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich zu sein. Mit anderen Worten, er hat es nicht festgehalten, Gott gleich zu sein. Er hat sich sozusagen nicht auf dem hohen Ross gehalten oder mit krampfhaft festgehalten, sondern es heißt, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt's. Darum, sag mal darum. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Ich sage gleich noch was über das Warum. Ja? Aber hier erstmal, ich lese erstmal zu Ende. Ja? Warum hat Gott ihn hoch erhoben? Darum hat Gott ihn hoch erhoben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und er hat ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. In anderen Worten, was sagt Jesus hier, oder was sagt Paulus hier? Er sagt, die größte Herrlichkeit kam hervor, die größte Macht wurde gesetzt, die größte Macht wurde anvertraut, der Name, der über alle Namen ist, wurde anvertraut, die größte Autorität über alles, was im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist, wurde anvertraut dem, der bereit war, von sich selber loszulassen. Dem, der bereit war, sich 100% von Gott, dem Vater, abhängig zu machen, sogar bis zum Tod. Dem, der bereit war, zu verzichten auf sein eigenes, ich sag mal, auf seinen eigenen Plan, ist ein gutes Wort, auf seinen eigenen Plan zu verzichten. Weil ich glaube nicht, dass der Plan von Jesus im Himmel in der Herrlichkeit Gottes gewesen wäre, oh, ich gehe mal kurz runter auf die Erde, sterbe mal schnell am Kreuz und so weiter. Ich glaube, in der Herrlichkeit ist das jetzt nicht dein erster Gedanke, auf den du kommst, ja, dass du das jetzt unbedingt willst. Ja. Aber der Vater hat irgendwann mal gesagt, hey, jetzt ist die Zeit. Ja. Und er hat ihn gesandt. Amen. Und Jesus hat sich dem Vater untergeordnet. Das heißt, er hat getan, was der Vater wollte. Er hat seinen eigenen Plan losgelassen. Wisst ihr, damit wir dauerhaft die Herrlichkeit Gottes tragen können, müssen wir dauerhaft diese Gesinnung haben von, hey, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Hey, ich weiß nicht, wie es geht und ich verlasse mich auch nicht auf mein Wissen und ich verlasse mich nicht auf meine Erfahrung und ich verlasse mich auch nicht auf meine Gaben, übrigens auch nicht auf meine geistlichen Gaben und ich verlasse mich auch nicht auf meine geistliche Erfahrung und ich verlasse mich auch nicht auf meine geistliche Weisheit, sondern in jedem Moment des Tages muss ich immer wieder neu mich abhängig sehen von Gott und sagen, hey, ich weiß nicht, wie es geht, aber du weißt, wie es geht und ich beuge mich vor dir und ich ordne mich dir unter. Amen. Und wenn wir mit dieser Gesinnung ist wirklich das beste Wort, die anderen Übersetzungen bringen das nicht so schön, aber wenn wir wirklich mit dieser Gesinnung leben, also das heißt mit diesem dauerhaften Bewusstsein, weißt du, manchmal musst du es dir wieder herholen. Ich versuche das immer in meiner Zeit mit Gott, mir das da richtig reinzugehen und mir das bewusst zu machen. Herr, ohne dich kann ich nichts. Es ist nicht, dass du dich selber fertig machst oder dass du nachher irgendwie ein geprügelter Hund rumläufst, sondern Selbstkasteiung. So richtig fühlst du, wie stark du bist. Ne? Das ist nicht gemeint. Und es ist schon gar nicht das Ziel, sondern du siehst ja, was das Ziel ist. Das Ziel ist ja, dass umso größere Herrlichkeit, umso größere Macht wird hervorkommen, wenn du dich beugst vor Gott und wenn du in dieser Gesinnung lebst. Weil es ist eine Gesinnung. Es ist nicht nur einmal eine Entscheidung. Es ist gut, wenn du einmal die Entscheidung triffst und sagst, okay, ab heute, Herr, geschieht dein Wille in meinem Leben. Super Entscheidung. Es sollte die Entscheidung sein, die du triffst an dem Tag, wo du dich bekehrst. Weil das heißt ja, wenn du sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich meine, wenn du einen Herrn hast, dann machst du das, was der Herr sagt normalerweise. Ja? Kein Kampf, kein was weiß ich was rumringen, sondern du machst, was der Herr sagt, weil er ist ja dein Herr. Du hast ihn zum Herrn deines Lebens gemacht. Der Punkt ist nur, deine Seele vergisst so schnell. Sie vergisst so schnell, meine auch, also ich nehme mich da nicht aus. Unsere Seele vergisst so schnell, dass sie einen Herrn hat. Das heißt, wir neigen wieder dazu, dann eben doch, okay, jetzt habe ich was verstanden. Wir denken schon, oh meine Güte, als ich 3 Jahre gläubig war, dachte ich schon, Wunder, was ich alles von Gott verstanden habe. Das heißt, irgendwann mal kommt es dann an den Punkt, je länger du dann lebst, geht es dann wieder in die andere Richtung und dann merkst du irgendwann mal, ich habe eigentlich nur ziemlich wenig von Gott verstanden und je länger du dann mit Gott unterwegs bist, irgendwann merkst du, hey, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und tatsächlich will Gott uns an diesen Punkt bringen, möglichst kontinuierlich, weißt du, nicht nur einmal, wenn wir uns bekehren, okay, jetzt haben wir es begriffen, wir brauchen Jesus als unseren Herrn, sondern wirklich dieses Leben in dieser, ich sag mal, in dieser Niedrigkeit vor Gott. Verstehst du? Niedrigkeit vor Gott bedeutet Höhe und Stärke und Herrlichkeit vor der unsichtbaren Welt, vor der irdischen Welt, vor der unterirdischen Welt, steht hier, ja. Vor den himmlischen, vor den irdischen, vor den unterirdischen, erhöht. Wer aus dieser Haltung kommt, den, weißt du, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie Gott dich erhöht, wenn du in dieser Haltung gehst. Amen. Und ich glaube wirklich, Gott will in dieser Zeit wirklich sein Leib auch in unserem Land und in Europa und insgesamt an diesem Punkt, weißt du, er will uns diesen Punkt zeigen als unseren dauerhaften Lebensort. Und er will uns zeigen, dass es da gut ist. Und er will uns bewahren vor dem, ich sag mal, vor dem Pitfall auf der einen Seite, also Pitfall heißt, was heißt es, Falle auf der einen Seite von irgendwie so einer komischen, religiösen Demut irgendwie, Selbstkasteiung und uns selber fertig machen. Aber auf der anderen Seite auch von diesem Denken oder von diesem auch Fühlen manchmal. Das ist manchmal einfach so ein Unbewusstes, oh, heute fühle ich mich jetzt aber echt stark, also es war doch jetzt echt gut, jetzt haben wir echt was gemacht für den Herrn. Halleluja, ich glaube, jetzt spüre ich doch schon fast das Schulterklopfen meines Vaters. Preist den Herrn. Ja, und es ist gut, dein Vater klopft dir auf die Schulter, aber schon im nächsten Moment sagt er wieder, okay, und jetzt geht's weiter, hab diese Gesinnung. Er klopft dir immer wieder zwischendurch auf die Schulter, aber nicht, damit du dann so rumläufst und sagst, okay, was will mir noch irgendjemand? Ja. Verstehst? Und ich glaube, Gott bringt uns an diesen Punkt. Gott bringt uns als Leib Christi an diesen Punkt. Der Schlüssel, ich sehe das immer wieder, ich habe wirklich jetzt schon einiges gesehen, auch in den letzten Jahren. Aber wenn wirklich Gottes Geist in Herrlichkeit durchbricht, stehen immer im Hintergrund Söhne und Töchter Gottes, die in dieser Gesinnung leben. Und Gott kann seine Herrlichkeit umso gewichtiger und umso länger auf uns ruhen lassen, je kontinuierlicher wir diese Gesinnung kultivieren. Amen. Halleluja. Und deswegen, das ist einfach nur eine Erinnerung heute Abend. Ja? Das ist eine Erinnerung. Es ist jetzt, also wir können jetzt ein Gebet sprechen und dann sagst du, okay, habe ich das auch mitgenommen. Aber so ist es ja nicht, sondern es geht um diese Gesinnung. Was wir tun können, wir können sagen, Heiliger Geist, ja, lass uns in dieser Gesinnung leben. Wir entscheiden uns für diese Gesinnung. Und gleichzeitig, weißt du, wenn du in dieser Gesinnung lebst, lebst du auch gleichzeitig, wir hatten es heute auch von der Freude, du lebst auch gleichzeitig in einer tiefen inneren Freude, weil du weißt von diesem Punkt her, immer wenn du diesen Punkt berührst sozusagen, diesen Punkt der Kapitulation vor Gott, dann weißt du in deinem Innersten, wow, was Starkes passiert. Amen. Die Herrlichkeit steigt auf, die Power ist schon um die nächste Ecke. Weißt du, Herr, das weißt du. Das heißt, du hast Freude an diesem Punkt. Amen. Da ist Freude an diesem Punkt. Amen. Halleluja. Okay, beten wir noch zusammen. Ihr über Livestream auch, seid herzlich eingeladen. Lass uns wirklich Gott weihen, weil Gott hat etwas vor. Und es liegt was in der Luft. Und ich sage es auch nochmal hier, auch für alle, die über Livestream zuschauen, wenn du noch nicht zu unserer nächsten Konferenz angemeldet bist mit David und Stephanie Herzog, in 10 Tagen ist sie jetzt nur noch, melde dich so schnell wie möglich an. Gott hat etwas vor. Da liegt echt, echt was in der Luft. Ich erinnere mich, als die Asbury-Erweckung war, das ist ja, glaube ich, 2 Jahre her, da hatten wir den Joshua Mills 10 Tage später bei uns zur Konferenz. Es war die gleiche Konferenz wie die jetzt, die gleiche Jahreszeit, es war im Februar. Und der Joshua war noch kurz vorher in Asbury. Und dann kam er hierher und da war so eine Erwartung im Raum, erinnert ihr euch? Und es war, boah, da war eine Power und eine Ausgießung des Geistes, es war krass. Ja. Und ich spüre im Geist, es ist wieder in der Luft. Und nicht, dass es eine Wiederholung gibt, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, Gott geht weiter. Und Gott geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ein größeres Gewicht von Herrlichkeit macht sich bereit, auf uns oder sich durch uns zu manifestieren. Und alles kommt darauf an, dass wir uns bereit machen, es zu tragen. Amen. Also lass uns einfach mal zusammen beten zum Schluss. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du möchtest, Herr, dass wir Träger deiner Herrlichkeit sind, Herr, dass wir wirklich Träger dieser ganzen Macht und Kraft und Herrlichkeit sind, die du, Jesus, vom Vater bekommen hast, Herr. Herr, anvertraut bekommen hast und die du deinem Leib anvertraut hast, der wirklich ja innerlich auf den Knien vor dir ist, Herr, und mit dieser Gesinnung vor dir lebt, Herr, mit dieser selben Gesinnung, die auch in dir war, Jesus, dass du dich erniedrigt hast, dass du dich losgelassen hast, dass du verzichtet hast auf alles Recht haben wollen, sein wollen, irgendwas wollen. Du hast verzichtet und hast losgelassen und hast dich einfach dem Vater hingegeben, Herr. Und Herr, so wollen wir auch sein, Vater. Wir wollen so sein vor dir, Herr. Wir wollen ein Leib sein, der wirklich in dieser Gesinnung wandelt, Herr. Komm auf uns alle, komm mit dieser Gesinnung auf uns alle, Herr. Jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, komm mit dieser Gesinnung auf den Leib Christi immer mehr. Kultiviere in unserem Herzen diese Gesinnung in Jesu Namen, Herr, dass wir wirklich low leben können, innerlich wirklich niedrig leben können und gleichzeitig die höchste Höhe deiner Herrlichkeit erleben und tragen können, Herr. Gerade da können wir es tragen und erleben, Herr. Genau an diesem Punkt, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns jetzt in dieser Zeit, dass du deinen Leib jetzt in dieser Zeit an diesen Punkt bringst, Herr, dass es in uns bewirkst, Herr, und dass es zu etwas Dauerhaftem werden lässt, Herr. Zu etwas, was dauerhaft in unserer Mitte kultiviert wird, Herr. Halleluja. So dass wir als Leib Christi wirklich zu dauerhaften Trägern deiner Lade werden, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du hier bei Glory Life, aber nicht nur bei Glory Life, sondern in deinem Leib, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa, Herr, dass du da Söhne und Töchter hast, Herr, die wirklich Träger der Lade sind, Herr. Oh, wir wollen Träger der Lade sein und wir wollen auch nicht wie USA sein, die aus eigener Kraft versuchen, die Lade zu halten irgendwie, sondern Herr, wir wollen an diesem Ort der Abhängigkeit von dir leben und an diesem Ort bleiben, Herr, an diesem Ort echter Demut, Herr, wirklich geistgewirkter Demut, nicht selbst geschaffen und selbstgemachter Demut, sondern geistgewirkter Demut. Wirke durch deinen Heiligen Geist in uns, Herr. Wirke das in unserem Herzen, Herr. In Jesu Namen. Hilf uns immer wieder, diese Entscheidung zu treffen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Sag es ihm mit deinen eigenen Worten. Einfach schütt ihm dein Herz aus, was du ihm sagen möchtest. Halleluja. Danke, Jesus. Triff deine Entscheidung oder deine Festlegung oder wie auch immer in Bezug auf ihn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du unsere Herzen immer wieder an diesen Punkt durchbringst, Herr. Immer wieder neu, Herr. Immer wieder. Ja, jeden Tag neu, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, an diesem Ort fröhlich zu leben, Herr. Untergetaucht zu leben, Herr. Untergetaucht, Herr. So dass wir Söhne und Töchter sind, Herr, die wirklich, ja, die von dir, ja, die nicht mal selber schwimmen, sondern die von dir geführt werden zu schwimmen. Halleluja. Den du die Schwimmflügel anlegst, Herr. Danke, Jesus, dass wir wirklich unter Wasser, wir wollen wirklich unter Wasser leben, Herr. Unter Wasser, was das Wasser des Heiligen Geistes angeht, wirklich unter Wasser, Herr. Unter Wasser, Christen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Yes. Halleluja. Herr und Vater, wir bitten dich wirklich, Herr, dass du uns wirklich ja, ehrst, Herr, mit einem größeren Gewicht deiner Herrlichkeit, Herr. Ja, du bist unser Vater und du möchtest ja so viel mehr, als dass wir es wollen, möchtest du uns wirklich deine größere Herrlichkeit anvertrauen. Du möchtest uns dein Gewicht, deine Macht, deine Autorität anvertrauen, Herr. Aber du kannst es nur in dem Maß, wie wir dafür Raum machen, Herr, wie wir von uns selber loslassen, Herr. Danke, Jesus. So, dass wirklich nichts mehr außer hingegebener Liebe in uns übrig bleibt, Herr. In diesem Zustand der hingegebenen Liebe kann deine Herrlichkeit durch uns fließen, Herr. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt, dass irgendjemand hier im Raum, dass du siehst gerade etwas, was, glaube ich, was du weitergeben sollst. Es ist wie so ein kleiner Film, der vor dir gerade entweder abgelaufen ist oder noch abläuft. Aber ich glaube, du solltest weitergeben, was du gesehen hast oder siehst. Okay, wer ist das? Komm einfach her, wenn du... wenn das, was du jetzt siehst. Nee, dann Micha, komm her, dann gibt es ein Mikro weiter. Genau. Ich habe das gesehen, so verschiedene, also die Wolken, die waren in Bewegung und die haben so verschiedene Farbschattierungen gehabt. Weiß, blau, hellblau, dunkelblau, so ins Rötliche reingehend. Und es war aber über der Wolkendecke drüber. Also das ist eine Dimension, da kann uns gar nichts antatschen, was irgendwie auf der Erde ist, was irgendwie natürlich ist, irgend so ein Umstand. Und da oben ist auch absoluter Frieden, eine absolute Ruhe. Hat noch jemand was gesehen? Also jetzt? danken dir für deine perfekten Pläne, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns führst mit der Wolken- und Feuersäule deiner Gegenwart. Wir danken dir, Herr, für das Vorrecht, als deine Kinder wirklich unter deiner gewaltigen Hand gehen zu dürfen. Ja, wie es heißt im 1. Petrus 5, 6, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Halleluja. Danke, dass wir so leben dürfen. Danke, dass wir so gehen dürfen. Danke, dass du uns als deine Kinder an diesem Punkt hältst und uns an diesem Punkt gehen lässt, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn.